Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 5. Mai 1791. Eben habe ich deine Kontrovers mit Bürgern in der Literaturzeitung gelesen. Bürger hat dir das Spiel wirklich zu leicht gemacht. Ich hätte ihm mehr Klugheit zugetraut. In dem Aufsatze freute mich der ruhige und gemäßigte Ton und die Klarheit des Vortrags. Ich bin überzeugt, dass sich etwas Scheinbares für Bürger sagen lässt, und ich würde ihm auch Sophistereien verziehen haben, wenn sie nur geistvoll gewesen wären. Die einzige Stelle, die mir wegen des Witzes gefallen hat, ist: Er hat wie Macbeth keine Kinder. Mehr solche Stellen, und er hätte vielleicht einen Teil des schwankenden Publikums bestochen. Jetzt bin ich begierig, ob und in welchem Tone er den Streit fortsetzen wird. Schweigen kann er fast nicht. Du schreibst nicht, ob es dir möglich ist, nach Leipzig zu kommen. Wir reisen übermorgen als den 7. von hier und bleiben bis zur Zahlwoche, auch wohl die Zahlwoche selbst. Könntest du nicht bei Göschen in L wohnen? Ich möchte dich gar so gern sehen, und da meine Frau schwanger ist und ich das Kind mitnehme, so kann ich nicht wohl weiter als bis Leipzig reisen, und bis August wird mir die Zeit zu lang. Ich bin voll von meiner Ausbeute für die Theorie der Kunst, und ich bin überzeugt, dass du im Wesentlichen mit mir übereinstimmst. Jetzt ist mir nur besonders noch um die Erweislichkeit meiner Theorie zu tun. Durch Erfahrung auf dem gewöhnlichen Wege lässt sie sich nicht erweisen, denn was die Erfahrung in einzelnen Erscheinungen liefert, ist durch die besonderen Umstände beschränkt und keine Grundlage für ein allgemeines Gesetz. Auch die Methode, die Analogie, reduziert uns immer auf Nachahmung der ersten Beispiele eines glücklichen Erfolgs. Gründet sich aber die Theorie auf Begriffe, so fragt sich, wodurch werden die Begriffe bestimmt? Nicht durch den Sprachgebrauch, denn was für Erscheinungen zusammengesetzt und mit einem einzigen Wort bezeichnet wurden, hing von einer Menge persönlicher Verhältnisse ab. Das persönliche, willkürliche, subjektive muss auch in den Begriffen wie in den Vorstellungen des einzelnen Falls von dem gegebenen, unwillkürlichen, objektiven abgesondert werden. Dies Gegebene ist der Unterschied in den Bestandteilen der einzelnen Erscheinungen. Dieser setzt zwar Vergleichung als Bedingung der Erkenntnis voraus, aber er wird durch die Denkkraft nicht bestimmt, sondern nur wahrgenommen. Hier sind wir an der Grenze aller Prüfung der menschlichen Erkenntnis, an dem Bewusstsein der Empfänglichkeit und Tätigkeit. Wer sich bei diesem nicht beruhigt, kann auch durch Erfahrung von nichts überzeugt werden. Die Möglichkeit einer Täuschung bleibt immer noch übrig, aber die Gefahr des Irrtums ist auf den äußersten Grad vermindert und kommt gegen die gänzliche Einbuße alles Unterrichts nicht in Betrachtung. Unterschiede bemerken ist der Anfang aller Erkenntnis. Vorher geht ein Zustand der Betäubung, in dem der Mensch äußere Eindrücke durch die sinnlichen Werkzeuge empfängt und Veränderungen in seinem Innern fühlt, aber dies alles in eine einzige Erscheinung zusammenschließt. in diesen Totalerscheinungen einzelne zugleich vorhandene und aufeinander folgende Teile abzusondern, ist der erste Schritt der Geistesentwicklung, und auf diese Art gelangen wir zu den Vorstellungen von einzelnen Erscheinungen und Gegenständen in dem Stoffe, der in einzelnen Erscheinungen enthalten ist, lassen sich wieder die Bestandteile nach gewissen Unterschieden absondern, und dies ist die Entstehung der Begriffe. Durch die Begriffe werden die Erscheinungen klassifiziert, und dadurch wird Ordnung in dem Chaos der Vorstellungen erzeugt. Ein Begriff ist fehlerhaft, wenn er Unordnung statt Ordnung erzeugt, wenn er zu Verwechslungen Anlass gibt. Begriffe werden daher berichtigt durch Prüfung der Unterschiede, auf welche sie gegründet sind. Bei Vergleichung der Bestandteile einzelner Erfahrungen wird nämlich oft ein Unterschied übersehen, daher falsche Ähnlichkeiten. Aus diesem Mangel an Aufmerksamkeit entstehen falsche Urteile, wenn das Einzelne mit den Begriffen verglichen wird, aber auch unrichtige Begriffe, wenn das Eigentümliche und Gemeinsame in der einzelnen Erscheinung nicht voneinander getrennt, sondern als homogen in ein Ganzes zusammengefasst wird. Auf diese Absonderung des Individuellen von dem Gemeinsamen beruht der Wert allgemeiner Begriffe. So entstehen die mathematischen Begriffe von Punkt, Linie, Fläche und so weiter. Die Fruchtbarkeit dieser Begriffe geht durch die kleinste Einmischung eines individuellen Bestandteils verloren. Sie täuschen nämlich als dann durch Schlüsse vom Besonderen aufs Allgemeine. Bleibt nach Absonderung alles Individuellen in dem Begriffe noch etwas übrig, so ist dies die Grundlage einer Theorie für die Klasse, welche durch den Begriff vorgestellt wird. Dieser Begriff sei der Mangel oder das Vollkommene, Gelungene. Das Gemeinsame der Klasse unterscheidet sich nämlich vor anderem denkbaren Stoffe, und diese Unterschiede sind die Elemente der Theorie. Das Vollkommene unterscheidet sich durch Erreichung des Ziels. Das Ziel ist entweder außerhalb oder innerhalb des Gegenstandes der Tätigkeit, und daher gibt es eine äußere bedingte und eine innere unbedingte Vollkommenheit. Das Ziel der inneren Vollkommenheit heißt ein Ideal, und das Geschäft, Ideale zu realisieren, ist die Kunst im weitläufigsten Verstande. Wird bei den Idealen das Eigentümliche von dem Gemeinsamen abgesondert, so gelangt man durch Fortsetzung der Abstraktion endlich zu den allgemeinen Erfordernissen der Ideale, zu einer Art von reinen Kritik, die für die Beurteilung der inneren Vollkommenheit eben das leistet, was die reine Mathematik für die Größenlehre. Das Gemeinsame der Ideale besteht in den Spuren des Vermögens an den Bestandteilen und in der Verbindung dieser Bestandteile zu einem Ganzen. Daher zwei Gegensätze: Unvermögen in den Bestandteilen, Leerheit, und Mangel an Zusammenhang des Ganzen, Chaos. Reichtum und Harmonie in den Idealen setzt Organisation des Gegenstandes voraus, wodurch die einzelnen Bestandteile zugleich Mittel und Zweck werden, und dies lässt sich auf Kunst im eigentlichsten Sinne, auf Moral, Politik, Geistesbildung und so weiter anwenden, wie ich mir zu beweisen getraue. Jetzt lebe wohl und grüße von uns alles, was dir angehört, dein Körner.